Sind der Sohn Gottes und der Sohn Mariens dieselbe Person? Frage 92. Der Sohn Gottes und der Sohn Mariens sind dieselbe Person, nämlich Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Sprechen wir von derselben Person, der Sohn Gottes und der Sohn Mariens. Und es ist auch so, dass der Gott der Vater Jesu Christi ist, keinen menschlichen Vater.